Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer Android App, weil wie versprochen ab heute wieder reguläre Folgen. Und zwar mit der App radio.de, der Radio Player. Ich war lange Zeit ein großer Freund, oder was heißt ein großer Freund, aber ein Freund von TuneIn Radio. Da sind aber seit dem letzten Update irgendwie gekommen, dass viele Streams hängen, ruckeln, nicht mehr so gut laufen. Na gut, da guckt man sich nach einer Alternative um und da bin ich bei der radio.de App hängen geblieben. Nicht bei der kostenpflichtigen, sondern bei der kostenlosen. Es gibt nämlich radio.de Prime auch, die dann 79 Cent kostet. Die technischen Daten, den Namen habe ich gesagt, die aktuelle Version ist 2.14.8. Erforderliche Android-Version 2.3 oder höher. Und die Größe wird nicht mehr angezeigt. Na gut, dann soll das so sein. Was macht die radio.de-App? Ganz klar, ihr könnt Internetradio hören. Das Ganze wieder getestet auf dem OnePlus One, meinem Testhandy, immer noch mit Oxygen OS Android 5.0.2. Wenn ihr die App startet, und das mache ich jetzt einfach, während ich spreche, einmal live, dann werdet ihr begrüßt, also beziehungsweise ihr könnt euch in der App registrieren, müsst es aber nicht. Oben ist es unterteilt in Mein Radio und Discover. Ganz oben noch ein Lupensymbol, um Radiosender zu suchen. Unter Mein Radio könnt ihr euch nochmal registrieren, auch wenn ihr es am Anfang nicht gemacht habt. Ihr habt einen Sleep Timer. Klar, ihr könnt irgendwie Internetradio anmachen und dann sagen, hör mal auf nach so und so viele Stunden oder so. Und einen Wecker, ihr könnt die App also auch als Radiowecker nutzen. Darunter die Sender, die ihr zuletzt gespielt habt, einfach auf Play drücken, schon spielt es wieder. Darunter wären dann Favoritensender, Favoritensongs, kann man nämlich Songs und Sender halt als Favoriten hinzufügen. Und auch Podcasts kann man sogar suchen. Darunter dann Empfehlungen für verschiedene Sender. Unter Discover findet ihr ganz oben Tipps der Redaktion, einige Sender. Ihr findet da unter dann die Top 100 auf radio.de, da unter die Genres sowas wie Pop, Rock, Hip-Hop, Chill-Out, Schlager, Oldies, Elektro, 80er und so weiter. Darunter dann Themen, Nachrichten, Kultur, Sport, Politik, DJ, Comedy, Kinder. Könnt ihr halt entsprechende Radiosender auch danach filtern. Darunter dann interessant zu sehen, finde ich, die lokalen Sender, in meinem Fall sowas wie RSH, NDR 2, Enjoy Radio, Radio Hamburg, Hamburg 2, Delta Radio, Bremen 1, Radio Nora und so weiter und so fort. NDR Info natürlich auch. Unter den Namen der Radiosender seht ihr gleich noch, welcher Song da gespielt wird. Das ist natürlich auch gar nicht schlecht. Geht ihr einen Schritt wieder zurück, findet ihr unter den lokalen Sendern, also in der Rubrik Discover, dann noch Sender nach Ländern sortiert. USA, Deutschland, Österreich, Schweiz, Türkei, Dänemark, Großbritannien, Frankreich, Spanien etc. pp. Und darunter dann nochmal sortiert nach Sprachen. Deutsch, Englisch, Türkisch, Französisch, Dänisch, Polnisch, Spanisch, Italienisch, Russisch etc. pp. Darunter dann Orte. Paris, London, New York City, Hamburg, München, Barcelona. Gehen wir jetzt einfach mal auf Rom zum Beispiel. Und da findet man dann meist gehört oder von A bis Z die Internetradiosender, die es in Rom gibt. Ist genau dasselbe, Name des Senders, rechts das Play-Symbol. Und darunter dann ja das Genre, also irgendwie Mainstream Pop, italienischer Pop, Rock Hits, wie auch immer, und darunter dann der Sender oder das Lied, was gerade gespielt wird. Geht ihr einen Schritt zurück. Unter Discover findet ihr nicht nur die Unterorten, dann die Podcasts. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es auf radio.de auch Podcasts gibt, aber gibt es. Könnt ihr dann auch nach von A bis Z sortieren oder meist gehört. Ihr könnt also die NDR, ach, die radio.de, der Radio-Player-App, auch benutzen als Podcatcher, obwohl ich ganz ehrlich dazu lieber zu einem anderen Podcatcher wie zum Beispiel Pocketcast greifen würde. Ganz oben ist ein, könnt ihr die App beenden, ihr könnt Impressum anzeigen lassen und es gibt auch noch ein paar Einstellungen, wo ihr zum Beispiel die Pufferzeit einstellen könnt und ja, Tracking könnt ihr, Analytics ein, ausschalten, wie auch immer. Suchensymbol habe ich gesagt, ihr könnt suchen. Suchen wir doch einfach mal, also ihr könnt nach Radiosendern suchen natürlich und wahrscheinlich auch nach Podcasts. Können die nach Podcasts suchen? Nee. Das ist ja komisch. Das hätte ich ja jetzt irgendwie gedacht, dass man da auch nach Podcasts suchen kann, wenn die App doch schon Podcasts unterstützt. Aber wenn ich das mache, zum Beispiel nach meinem, dann findet man nur Radiosender. Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Aber gut, dass ich nichts Falsches erzählt habe und es ausprobiert habe. Gehen wir mal, suchen wir mal nach einem größeren Podcast. Wie sieht das denn da aus? Okay, meiner ist anscheinend nur nicht drin. Wenn man zum Beispiel Bits und so, habe ich jetzt eingegeben, angibt, dann ja, findet man es sofort. In Ordnung. Also es geht doch, ihr könnt auch danach Podcasts suchen. Die App macht ihren Dienst gut. Und in letzter Zeit jedenfalls laufen die Streams bei in der radio.de App deutlich stabiler als in der TuneIn Radio App. Was ich ein bisschen schade finde, weil irgendwie ist mir die TuneIn Radio App tatsächlich sympathischer. Aber sucht ihr eine Internet-Radio-App für euer Android-Smartphone, macht ihr mit der radio.de-App sicherlich nichts verkehrt. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye-bye. Und bevor ich jetzt tatsächlich auf Stopp drücke, teaser ich schon mal ganz kurz an, dass bald der Moto G3-Testbericht online gehen wird. Das war's und tschüss. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.